سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht darf Arabisch und Deutsch, barakallahu fikum. Und wir machen weiter mit Riyad al-Salihin, Kapitel 11, Bab fi al-Mujahada. Au Babu al-Mujahada. Qala Allahu ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وقال تعالى، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. وقال تعالى، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى، وما تقدم لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. Kapitel, die Anstrengung. Allah, der Erhabene, spricht und sagt, und diejenigen, die sich mit aller Kraft für uns einsetzen, die werden wir gewiss auf unseren Weg leiten. Und Allah ist wahrlich mit denen, die Gutes tun. 29, 69, Surat Al-Ankabut, die Ayah 69. Und Allah sagt auch, im sinngemäß übersetzt, ungefähr übersetzt, und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. 15, die Surah 15, der 99, Surat al-Hijr, der 99. Und auch, so gedenke des Namens deines Herrn und widme dich ganz und gar ihm. 73, 8, Surat al-Muzammil, Aya 8. Und auch, und wer Gutes im Gewicht eines Stäubchens getan hat, wird es sehen. 99,7, Surat al-Zalzala. Und auch, und das, was ihr an Gutem für euch vorausschickt, das werdet ihr bei Allah wiederfinden. Ja, sogar besser und größer an Belohnung. 73, 20, Surat al-Muzammil. Und zuletzt, aber nicht natürlich alles, und was immer ihr an Gutem spendet, wahrlich Allah weiß es wohl. 2, die Ayah 273. Das sind diese Ayat und andere Ayat diesbezüglich. Und wir reden über die Anstrengung. Wir reden über die Anstrengung. Al-Mujahada تعني مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدته غيره. فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها من أشق الأشياء. ولذلك جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآيات، فيها عمل الخير وفيها الإنفاق، ولا بد للإنسان من أن يجاهد نفسه. والمجاهدة تكون على أمرين أساسيين، على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي. فلا بد أن الإنسان يجاهد نفسه في فعل الخير وترك الشر. ومن أهم ما يجاهد الإنسان نفسه عليه هو الإخلاص. قال السلف رحمهم الله تعالى، قال أحدهم، ما جاهدت نفسي على شيء كما جاهدتها على الإخلاص. ولهذا كان جزاء المخلصين أنهم يدخلون الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. والمجاهدة أمر يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الصبر، فلا بد من وجود الصبر، لأن الأمر قد يكون شاقا على الإنسان. وهناك كل الطاعات التي يفعلها الإنسان هو بحاجة إلى مجاهدة فيها. الصلاة، الصيام يا أخوة، في الصيف، الصيام في الصيف لما يكون الجو ساخن ويكون الجو حار والإنسان يصوم، ويكون اليوم طويل بحاجة أن يجاهد نفسه، أو لما يستيقظ في الليل يصلي لله سبحانه وتعالى، فهذه من باب، أو أنه ينفق مما يحب، هذا من باب المجاهدة في الخير. هناك مجاهدة في ترك الشر، في ترك الشر، مثل أن الإنسان يترك الحرام ويبتعد عن الحرام. والمجاهدة نوعان، قسم بالنسبة للذات، يعني بالنسبة لنفسك، وقسم بالنسبة لغيرك، ويكون بالعلم والبيان، وهو أعظم المجاهدة وأعظم الجهاد، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، بالحجة وبالدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما هذه الآيات: الذين جاهدوا فينا، أي الذين جاهدوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، كان عندهم هذه المجاهدة، فإن الله سبحانه وتعالى يدل ويوفقهم ويثبتهم على طرق الخير. وهنا قال سبلنا، مع أنه السبيل واحد، إنما هنا السبل بمعنى الشيء الذي يكون على هذا السبيل، يعني الأعمال الصالحات أو الطرق الصالحة، فالله سبحانه وتعالى يرشدهم ويثبتهم على ذلك. والإنسان يجاهد نفسه بعبادة الله سبحانه وتعالى، أن يعبد الله سبحانه وتعالى، أن يفعل الخير، وأن ينفق في الله سبحانه وتعالى. وطبعا في آيات كثيرة في هذا الباب. بارك الله فيكم. كابيتل 11 دي أنشترينغونغ فالله سبحانه وتعالى. Was bedeutet Anstrengung eigentlich? Dass man sich bemüht, dass man sich anstrengt, um etwas Gutes zu tun und das Schlechte zu meiden und das Schlechte zu verlassen. Al-Mujahada, das bedeutet, dass man sich anstrengt, ist am wichtigsten in unserer Religion. Und es gibt zwei Arten davon. Erstmal, dass du dich anstrengst gegen dich selbst oder für dich selbst und gegen die anderen und für die anderen. Das sind zwei Arten davon. Und hier, Barakallahu fikum, sollte man diese Ayat, die schon erwähnt worden sind, natürlich verstehen. Der Autor, der meint, rahimahullah ta'ala, nicht, dass nur diese Ayat mit der Anstrengung zu tun haben. Aber der hat uns sozusagen allgemeine Ayat gegeben, damit wir wissen, was Al-Mujahada bedeutet. Das heißt, dass du dich anstrengst für dich selbst, indem du das Gute machst, gegen dich selbst, indem du das Schlechte nicht tust. Und das Höchste davon ist, dass man Ikhlas hat. Das bedeutet, wenn du eine Tat begehst oder wenn du etwas tust, tust du das für Allah oder tust das für dich selbst. Machst du das, weil das mit der Religion so übereinstimmt, oder machst du das nur, damit du dich selbst befriedigst und damit du deine Ziele erreichst, auch wenn diese Ziele nicht richtig sind? Deshalb war dieses Thema einer der wichtigsten Themen unserer Religion. Und natürlich, Barakallahu fikum, Anstrengung für Allah subhanahu wa ta'ala braucht von uns Geduld. Weil wenn du kein Geduld hast, dann wirst du weder Gutes tun noch Schlechtes verlassen. Du wirst nicht Gutes tun. Gutes tun, was anstrengend ist, zum Beispiel, wenn man in der Nacht aufsteht, um zu beten, das ist anstrengend. Nicht jeder kann das machen. Dass man fastet im Ramadan, im Sommer, wenn der Tag lang ist und heiß ist, das ist auch mit schweren, das ist schwer, und das ist auch mit Anstrengung verbunden. Das ist bezüglich gute Taten beginnen. Auch von der anderen Seite, schlechte Taten zu meiden und zu verlassen, dass man kein Haram begeht, dass man nicht kein Unrecht begeht, das braucht auch, dass wir uns anstrengen. Und das, deshalb, Barakallahu fikum, war dieses Thema sehr wichtig. Und wer sich selber nicht anstrengen kann, oder wer gegen sich selber oder für sich selber nicht anstrengen kann, der schafft das bei den anderen auch nicht. Und das Höchste davon ist, dass es das Wissen und der Beweis. Das Wissen und der Beweis, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Das bedeutet, bemühe dich, strenge dich an, bezüglich Koran oder mit dem Koran, durch den Koran, eine große Anstrengung. Und weil, wenn man den Koran hat und das Wissen hat, dann kann man sozusagen argumentieren oder kann man erklären in diesem Fall. Deshalb, barakallahu fikum, gibt es eine Regel bei den Gelehrten, die sagen, wer sich selber nicht besiegen kann, dann kann er auch andere nicht besiegen. Und wenn du etwas für Allah tust mit Ikhlas, dann wird das bleiben. Aber wenn das nicht mit Ikhlas ist, dann wird er unterbrochen und Allah subhanahu wa ta'ala wird das nicht segnen. Und wie ich schon erzählt habe, das Höchste davon in unserer Religion ist, dass man Ikhlas hat im Leben. Und hier die Ayat, die vorkommen, einmal ist das allgemein, und diejenigen, die sich mit aller Kraft für uns einsetzen, die werden wir gewiss auf unseren Weg leiten, das wird befestigen auf dem Weg, Festung auf dem Weg geben. Und hier spricht Allah subhanahu wa ta'ala unseren Weg oder Wege. Das sind die Wege, die auf dem guten Weg, weil der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala nur ein einziger ist. Aber es gibt auf diesem Weg verschiedene Methoden. Und da sollte man das so praktizieren, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt hat. Dass man Allah anbetet, dass man viel betet, dass man Gutes spendet, dass man das Gute tut. Das sind alle Themen, die mit der Anstrengung verbunden sind. Das ist nicht leicht, dass man spendet von dem Geld, was man lebt. Das ist nicht leicht, dass man wirklich sich für Allah subhanahu wa ta'ala einsetzt und dass man die eigenen Interessen verlässt. Und so weiter und so fort. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى هذا الحديث قدسي حديث قدسي والحديث القدسي بارك الله فيكم يختلف عن القرآن أنه لا يتلى في الصلاة تلاوة وقد يروى بالمعنى وليس فيه أجل قراءة القرآن أنه بكل حرف 10 حسنات وإنما هو لفظا ومضمونا معنا من عند الله سبحانه وتعالى اختلف أهل العلم في هذا فمنهم من قال أن الحديث القدسي أنه لفظا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى من عند الله صار مثل الحديث ولكن كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى فلما قل قال تعالى نسبه إلى الله سبحانه وتعالى فلذلك بارك الله فيكم الصحيح والله تعالى أعلم أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى والاختلاف بينه وبين القرآن واضح أولا ليس فيه إعجاز القرآن ما يتعبد به في الصلاة ما يكون له أجر قراءة القرآن ويروى بالمعنى وليس كما القرآن والله تعالى أعلم وأعلم وما فيه التواتر الموجود في القرآن أما هذا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب المعادة هي المباعدة وهي ضد الموالاة المقرب والمحبة والمعادة المباعدة. والولي بينه الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، وليست هذه الولاية خاصة بفئة معينة، بل هي بكل المؤمنين. لذلك كل من عبد الله، كل من عبد الله واتقى الله فهو من أولياء الله، أولياء الرحمن، وكل من لم يعبد الله ولم يتق الله فهو من أولياء الشيطان عليه السلام. فنسأل الله السلامة. وليست الولاية دعوة تدعى، يعني كما يفعله بعض الناس اليوم، يقول لك هذا من أولياء الله الصالحين وكذا. إنما الولاية بارك الله فيكم هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى، يخلص لله سبحانه وتعالى، إيمانه بالله سبحانه وتعالى حق، وهذا هو ولي الله سبحانه وتعالى. فالذي يدعي اليوم الولاية في بعض الناس، فيجب أولا أن تكون فيهم الصفات التي تجعلهم من أولياء الله. وأولا الصفات أن تكون عقيدتهم سليمة، أن يكون منهاجهم سليم، أن يكون يخاف الله سبحانه وتعالى، وليس إنسان والعياذ بالله يعني يفعل مثل هذا اللي يفعله مشايخ اللي يدعون اليوم الصوفية، نسأل الله السلام. إذا من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، يعني أعلنت عليه الحرب، الله سبحانه وتعالى يعلن عليه الحرب، نسأل الله السلام. وما تقرب إلي عبدي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني الإنسان إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فأولا يكون التقرب بالفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أوكد الواجبات على المسلم. وهذه الفرائض فيها مسألة المجاهدة، فيها المجاهدة بارك الله فيكم، أن الإنسان يجاهد نفسه وأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الفرائض. وسبحان الله، قد تجد عند بعض الناس أنه في أمور الفرائض يخل بها وما يأتي بها على الوجه الحق، ولكنه في النوافل الأخرى تجده يأتي بها ويحافظ عليها. وسبحان الله، يعني قد تجد إنسان يقوم الليل، يقوم الليل وينام عن صلاة الصبح، طيب شو استفدنا من قيام الليل؟ قد تجده يصوم 3 أيام كل شهر واثنين وخميس وإلى غير ذلك، ويأتي رمضان فلا يصوم. يعني الأمور اللي فيها فرض عليه ما يأتي بها، أما الأمور الأخرى فيأتي بها. فذلك بارك الله فيكم، أولا يجب على المؤمن الذي يجاهد نفسه لله سبحانه وتعالى أن يأتي بالفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل تكمل الفرائض، والنوافل فيها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أتى بالفرائض وأكثر من النوافل نال محبة الله سبحانه وتعالى، فيحبه الله عز وجل. وإذا أحبه الله كنت سمعه، قال تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن يكون مسددا في هذه الأعضاء، في السمع أي لا يسمع إلا خيرا، في البصر لا يبصر إلا خيرا ولا ينظر إلى الحرام لأن الله سبحانه وتعالى يحفظه، وفي اليد أنه ما يأتي ما يفعل بشيء إلا بيده إلا شيئا مباحا، وبالرجل أنه لا يمشي إلا في الحلال وفي الخير. وانتبه يا أخوة، هذا ليس من التأويل، هذا ليس من التأويل، وإنما هذا هو الفهم الصحيح. لما تقول للإنسان أكن لك سندا، أكن لك عونا، أكن لك كذا، هل معناته أنت بتصير تسندك؟ يعني هذا المعنى، كنت له كذا، كنت له كذا، في معنى هنا يجب أن يفهم العاقل، وهذا ما في تأويل، ليس أن الله سبحانه وتعالى يصبح السمع ويصير البصر، أعوذ بالله، لا يقول بذلك عقل. ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي أثبت الله سائلا ومسؤولا، سائلا ومسؤولا، السائل هو الإنسان والمسؤول هو الله سبحانه وتعالى، أنت تسأل الله فيعطيك. بماذا؟ بأنك تأتي بالفرائض، تأتي بالفرائض وتكثر من النوافل، فعني أنك ذلك أنك ما تفعل الحرام وتبتعد عن الحرام. ففي هذا دليل على أن هذا الإنسان، هذا الولي من أولياء الله الصالحين، وقلنا ليس في المسألة خصوصية لأحد، إذا سأل الله أعطاه، فهذا مجاب الدعوة. ولكن لما يدعو، يدعو بشيء يحبه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام. ولئن اعتصم بالله ولجأ إليه فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويحميه. ففي هذا الحديث إثبات الولاية لله عز وجل، وفيه كذلك بارك الله فيكم النوعان من الولاية، الخاص والعام، الخاص والعام. وفيه فضيلة أولياء الله الصالحين، وفيه أن الأعمال الواجبة أفضل وأعظم من الأعمال المستحبة، وفيه إثبات المحبة لله عز وجل حتى أحبه، يقول الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان بالإتيان بالنوافل كلما أحبه الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات عطاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. عند الحديث، حديث نما باي 196 باي 94، أبو مريرة überliefert, dass der Gesandte Allahs sagte, Allah der Erhabene sagt, wer einen der mir Nahestehenden zum Feind nimmt, dem habe ich den Krieg erklärt. Mein Diener nähert sich mir nicht mit etwas, das ich mehr liebe als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Mein Diener fährt fort, sich mir durch zusätzliche freiwillige Frömmigkeit, gute Taten zu nähern, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Gehör, mit dem er hört. Bin ich, dass es, oder, naja, mit dem er hört. Sein Sehvermögen, mit dem er sieht. Seine Hand, mit der er zupackt. Und sein Fuß, mit dem er geht. Wenn er mich bittet, werde ich gewiss erfüllen. Und wenn er mich um Beistand bittet, werde ich ihm gewiss Zuflucht gewähren. Das ist bei Al-Bukhari. Da soll jemand dieses Hadith richtig verstehen. Erstmal, barakallahu fikum, diese Art von Hadith heißt Hadith Qudsi. Was bedeutet das? Es gibt bei uns, in unserer Religion, barakallahu fikum, Quran. Quran. Das ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist Wort und Sinn, Wortlaut und Sinn von Allah subhanahu wa ta'ala offenbart. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das durch den Engel Gibril alaihi salam bekommen, und der Prophet hat das vorgelesen. Die Sahaba haben das geschrieben und andere auswendig gelernt, und dann hat man den ganzen Koran gesammelt in einem Buch. Und damaliger Koran und der heutige Koran sind gleich, aber Wort und Sinn ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann haben wir Hadith. Hadith haben wir zwei Arten, Hadith Qudsi und Hadith Nabawi. Das bedeutet sozusagen gesegnete Arten von Hadithen und prophetischen Überlieferungen. Die prophetischen Überlieferungen sind auch zwei Teile. Etwas heißt Tawqifi und das andere Tawfiqi. Tawqifi ist der Sinn von Allah bezüglich prophetischen Überlieferungen. Der Sinn ist von Allah und das Wort ist vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawfiqi, der Prophet bemüht sich und dann kommt Jibril alaihi salam und er bestätigt den Propheten oder korrigiert. Was wird korrigiert? Verbessert. Denn Al-Hadith Al-Qudsi ist Wort und Sinn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das erklärt, der sagt, Allah sagt. Manche Gelehrten haben gesagt, nein. Der Sinn ist von Allah und das Wort vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber wenn das so wäre, wie sie so sagt, dann der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Sagt Allah sagt, qala Allah. Deshalb kann man das nicht so einfach sagen, ja, das ist vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Weil dies auch, barakallahu fikum, das hat etwas zu tun mit dem Sprechen Allah subhanahu wa ta'ala. Mit Kalamullah. Allah spricht, wann er will. Und er sagt, was er will, subhanahu wa ta'ala. Und er spricht, subhanahu wa ta'ala. Deshalb, diese Art von Hadith, das heißt Hadith Qudsi, das heißt Wort und Sinn ist von Allah. Aber was ist der Unterschied zum Koran? Der Unterschied zum Koran ist, Al-Hadith Al-Qudsi ist nicht mutawater wie Al-Quran. Es ist nicht unbedingt, dass Tausende von Leuten das überliefert haben. Erstens. Zweitens, Al-Hadith Al-Qudsi soll nicht unbedingt Mu'jiz sein. Mu'jiz, das bedeutet Wunder drin haben. Drittens, Al-Hadith Al-Qudsi kannst du sinngemäß erklären, aber der Koran nicht. Du kannst nicht Koran lesen sinngemäß. Viertens, Al-Hadith Al-Qudsi kannst du nicht im Gebet benutzen. Wie zum Beispiel Alhamdulillah Rabbil Alamin, du kannst das nicht machen. Al-Hadith Al-Qudsi. Fünftens, Al-Hadith Al-Qudsi hat nicht wie der Koran. Wenn du vom Koran eine Buchstabe liest, bekommst du dafür 10 Hasanat. 10 Hasanat. Das ist Barakallahu fikum, das ist der Unterschied, Wallahu ta'ala ala wa alam. Dieses Hadith ist ein Hadith Qudsi. Man aada li waliyan, faqad adhantu bil harb. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer einen der mir Nachstehenden zum Feind nimmt, dem habe ich den Krieg erklärt. Wer sind die Leute, die Allah nahestehend sind? Das wird die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die sind diejenigen, in Surat Yunus, die Ayat 63, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die den Glauben, den richtigen Glauben verinnerlicht haben und Allah fürchten. Diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben und die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und deshalb im Islam ist die Sache so. Jeder, der den richtigen Glauben hat und Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, ist von Awliya al-Rahman. Ist von den Leuten, die Allah nahestehen sind oder die Allah beschützt. Und jeder, der das nicht macht, dann ist er von Awliya al-Shaytan. Es gibt Awliya al-Rahman, Awliya al-Shaytan. Das ist so in unserer Religion. Das ist nicht unbedingt dieser Wilaya, also das nahestehend ist, nur bezüglich einer Gruppe von Leuten. Das können verschiedene sein. Und aufpassen nicht, wie manche Leute denken, wie Sufis zum Beispiel oder Shia oder andere Gruppierungen. Was sagen sie? Ja, dieser Mann ist Wali und dann kann er alles sagen, kann er alles tun, was er will. Nein, wenn er Wali ist, wenn er Allah liebt und wenn Allah ihn liebt, dann sollte man etwas bei ihm bemerken. Wie ist die Religion von dir? Diese Person. Praktiziert diese Person die Religion oder praktiziert diese Religion nicht? Das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Und wenn eine Person behauptet, der wäre gut und der wäre von Awliya al-Rahman, dann muss man das praktisch sehen. Wie ist diese Person in diesem Zusammenhang? Was bedeutet hier den Krieg erklären? Das bedeutet, wenn jemand gegen die Leute sind, die Allah fürchten und die gläubig sind, weil sie Allah fürchten und gläubig sind, dann hat diese Person automatisch den Krieg nicht nur gegen die Person, sondern gegen die Religion dieser Personen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt dem den Krieg. Das heißt, wenn du denkst mal, dass du gegen Allah kämpfen willst, oder Allah subhanahu wa ta'ala hat dir den Krieg erklärt. Das ist natürlich, wal'iyadu billah, sehr schlimm. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Allah sagt, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Das bedeutet, wenn man Allah nahestehen oder nahestehen sein will, dann muss man das Gute tun. Und das ist am wichtigsten in der Religion. In der Religion, das Erste heißt, die Pflichten praktizieren. Die Pflichten praktizieren. Was haben wir von Pflichten in der Religion? Erstens, dass man Allah allein einzig anbetet allgemein, dass man La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bestätigt. Dann das Gebet, Fasten, Zakat geben, Pilger, Wahrheit sagen und so weiter. Das sind am wichtigsten in diesem Zusammenhang. Das heißt, wenn man die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala gewinnen möchte, dann muss man diese Verpflichtungen praktizieren. Nicht aber, dass man zusätzliche Taten begeht und dann vergisst man die Verpflichtungen. Und leider, das ist eine Krankheit, die wir heutzutage unter uns Muslimen haben. Du siehst den Muslim, der macht alles, was zusätzlich ist, aber der macht nicht, was Pflicht ist. Beispiel, eine Person betet die ganze Nacht und liest die ganze Nacht Koran und dann schläft diese Person und er verschläft jeden Tag Frühgebet. Ja, was ist wichtiger? In der Nacht zu beten oder Frühgebet? Frühgebet ist wichtiger. Deshalb erstmal die Verpflichtungen. Aber dazu natürlich, man versucht auch gute Taten, zusätzliche freiwillige Taten zu praktizieren, damit man die Fehler eventuell, Fehler oder die nicht vollkommenen Taten vollständig macht. Nicht die vollkommenen Taten vollständig macht. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum. Das bedeutet, die freiwilligen Taten sind eine Art Vervollständigung für die Verpflichtungen. Oder man bekommt damit mehr Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die, sozusagen die Stufe der Person wird erhöht durch diese freiwilligen Taten. Wenn man die Verpflichtungen praktiziert und gute Taten begeht, zusätzliche Taten begeht, was passiert? Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Person. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Person liebt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die Person schützen in seinem Sehvermögen. Das heißt, die Person wird nur Gutes sehen. In seinem Gehör, da wird man nur Gutes hören. In seiner Hand, da wird man nur mit der Hand Gutes tun. Und in seinem Fuß, da wird man nur zum Guten laufen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala schützt die Person durch die Sachen. Da sagt man ja, aber was wir hier sehen, ist anders. Wir sehen Leute, die beten und die gut sind und die Allah, aber trotzdem haben sie Probleme oder machen sie Fehler. Natürlich, weil wir Menschen sind und wir haben unsere Schwächen. Es gibt keinen von uns, der vollkommen ist. Aber allgemein wird damit gemeint. Das heißt, allgemein ist diese Person geschützt. Auch wenn diese Person Fehler macht, dann ist sie geschützt. Noch. Weil die Fehler könnte schlimmer sein, als dies, was die Person begangen hat. Aber durch die guten Taten und die zusätzlichen Taten, dann ist diese Person von Allah subhanahu wa ta'ala geschützt. Und wenn diese Person Allah um etwas bittet, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala von ihm annehmen und von dieser Person annehmen. Und wenn diese Person Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala sucht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala Schutz gewähren. Und das ist natürlich eine Bedeutung, die sehr wichtig in unserer Religion ist. Vertrauen wir auf Allah subhanahu wa ta'ala, zeigen wir Geduld, strengen wir uns vor Allah subhanahu wa ta'ala an, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns schützen in unseren Taten, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns schützen in unserem Leben und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns geben, auch wenn wir denken, nein, wir bekommen nicht. Aber leider, die Menschen, barakallahu fikum, die sind so, die sehen immer das Schlechte und die vergessen das Gute. Ja, das Gute ist da und das Schlechte ist da, mit Sicherheit. Aber die Person ist verantwortlich für sich selber. Es gibt in diesem Hadith vieles, was man lernen kann. Zum Beispiel Bestätigung, dass Allah liebt. Die Liebe als Eigenschaft für Allah subhanahu wa ta'ala. Bestätigung, dass Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Wenn und dass Allah das Bittgebet annimmt, subhanahu wa ta'ala. In diesem Hadith gibt es auch die Bestätigung, dass die Verpflichtungen, die Pflichten wichtiger sind als die freiwilligen Taten oder Handlungen. Und es gibt hier natürlich in diesem Hadith der Vorzug von den nahestehenden, Allah nahestehenden Personen. Und es gibt natürlich in diesem Hadith die zwei Arten von Al-Wilaya. Al-Wilaya, die allgemeine Wilaya und die spezielle Wilaya. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesen Awliya von Allah subhanahu wa ta'ala machen. Und hier noch etwas, bevor wir zu Ende führen. Es gibt Barakallahu fikum in diesem Hadith. كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها عفوا يده التي يبطش بها. Es gibt hier, manche Leute werden, wenn sie sowas lesen, dann denken sie, Allah wird sein Seher. Das ist falsche Bedeutung, falsches Verständnis. Im Arabischen ist normal, wenn ich sage, ich bin dein Sehvermögen, das heißt nicht, ich bin zu deinem Sehvermögen geworden. Das heißt, nein, ich schütze dich in diesem Sinne. Weil kein Verstand, richtiger Verstand, sowas verstehen wird, dass Allah Sehvermögen oder Hand oder so anders wird, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Al-Hadith al-Thani an Anas. عن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل كذلك حديث قدسي مرة ثانية إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. بارك الله فيكم في هذا الحديث دليل على أن الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقبله والله سبحانه وتعالى يتقرب منه أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويبارك عليه وكلما زاد الإنسان في الخير والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلما زادت محبة الله لهذا الإنسان. وأما هنا إثبات المشي لله سبحانه وتعالى وإثبات الهرولة وإياك بارك الله فيك أن تشبه أو أن تمثل وإنما هي صفة لله تليق به سبحانه وتعالى. وفيه طبعا المعنى العام تبي يا أخوة في فرق بين أن نثبت معنى الآية أو معنى الحديث المعنى العام وأن نثبت معنى الصفة. هنا في صفة لله سبحانه وتعالى بس ما معنى الحديث إذا تقرب إلي شبر تقربت إلي ذراع تقرب إلي ذراع تقربت إلي باع هذا أتاني يمشي أتيت وراء. ما معنى هذا؟ أنها أثبتنا صفة الله سبحانه وتعالى الله يمشي هرولة ولكن ما المعنى؟ المعنى كلما أقبلت على ربك أقبل الله سبحانه وتعالى عليك وتقبل منك والله حفظك والله أيدك. هذا هو المعنى في هذا الحديث. كلما تبت إلى الله سبحانه وتعالى تاب الإنسان يتوب الله سبحانه وتعالى عليه يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى يعطيه يسأل الإنسان الله سبحانه وتعالى يمنحه يستعيذ الإنسان الله سبحانه وتعالى يحفظه. هذا هو المعنى العام للحديث والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. أنس ابن مالك يبليفة قال دي قزنت الله von seinem Herrn, dem Allmächtigen und Erhabenen erzählte, dass dieser spricht, Allah subhanahu wa ta'ala spricht und sagt, wenn sich einer meiner Diener mir eine Spanne nähert, komme ich ihm eine Elle entgegen. Nährt er sich mir eine Elle, komme ich ihm die Weite seiner ausgestreckten Arme entgegen. Und wenn er zu mir gehen kommt, laufe ich ihm entgegen. Das ist auch bei Al-Bukhari. Was bedeutet diese schöne Überlieferung? Das ist auch Hadith Qudsi. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du zu Allah kommst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zu dir kommen. Das bedeutet was für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala das annehmen und Allah subhanahu wa ta'ala kommt dir entgegen. Willst du Reue zeigen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Reue annehmen. Willst du Gutes tun, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen. Willst du geschützt werden, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich schützen. Willst du Zuflucht suchen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir Zuflucht gewähren und so weiter. Aber nicht falsch verstehen. Es gibt hier zwei Eigenschaften, Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala. Erstmal, dass Allah kommt. Zweitens, dass Allah subhanahu wa ta'ala entgegenläuft subhanahu wa ta'ala. Und das sind Eigenschaften, die mit Allah subhanahu wa ta'ala, seiner Majestät, die Allah subhanahu wa ta'ala angehören, oder sozusagen, die sind seine Eigenschaften und Attribute, und die sind seiner Majestät subhanahu wa ta'ala äquivalent. Das bedeutet, das sind, barakallahu fikum, das sind Eigenschaften, die wir nicht erklären können. Wir können nur das bestätigen. Aber das heißt, aber es gibt eine Bedeutung für das Hadith oder die Ayah. Die Bedeutung erklären wir. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kommst du mir? Na, dann komme ich dir. Spanne, dann komme ich elle. Aber was bedeutet hier die Eigenschaft? Die Eigenschaft ist, Allah subhanahu wa ta'ala läuft. Manche Leute sagen, wenn du sagst, Allah läuft, dann vergleichst du Allah mit Menschen. A'udhu billah, das machen wir nicht. Allah läuft in einer Art und Weise seiner Majestät entsprechend, subhanahu wa ta'ala. Das ist seine Eigenschaft. Du hast Wissen, Allah hat Wissen. Sind Wissen und Wissen gleich? Nein. Du lebst, Allah lebt. Leben und Leben gleich? Auch natürlich nein. Da sagt man, ja, das ist Leben von Allah und das ist Leben von mir. Das ist auch das Gleiche. Dein Laufen ist dir entsprechend. Und sein Laufen ist ihm entsprechend, subhanahu wa ta'ala. Und man darf Allah mit seinen Geschöpfen nicht vergleichen. Aber das ist barakallahu fikum sa'at fadlallah. Das wird diese große, große Huld und große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala bezüglich seiner Diener. Das wird, wenn die Diener auch schlecht vielleicht tun oder Falsches machen, aber wenn die sagen, oh Allah, verzeih uns und vergib uns, dann Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das an. Subhanahu wa ta'ala. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ما وجهه نحن نتكلم عن باب المجاهدة. طيب ما وجه الاتيان بمثل هذا الحديث في هذا الباب؟ مجاهدة نعمتان مغبون فيهما الكثير من الناس الصحة والفراغ. نعم الوجه طبعا للأكثر غير واضح وغير بين. بارك الله فيكم. هنا أمر عظيم أن الإنسان إذا ما كان عنده صحة وما كان عنده وقت لن يستطيع أن يؤدي الذي أمره الله سبحانه وتعالى به على أكمل وجه وعلى أفضل وجه، ولن يستطيع أن يجاهد نفسه في الأمور أفضل مجاهدة. فذلك هو في صلب الموضوع. ولكن أهل العلم سبحان الله عندهم أحيانا يعني يتكلموا في قضايا ويأتوا بحديث أو بآية الواحد منا أول شيء ما يفهم لماذا، ولكن لو تمعن ونظر وسأل فيفهم هذا المعنى. بارك الله فيكم. النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، ومن هذه النعم نعمتان الصحة والفراغ، وهما رأس مال التاجر. رأس مالك صحتك وفراغك، وتعاملك مع الآخرين هو الإيمان والتعامل الطيب. فمن كان عنده صحة وفراغ وتعامل مع الناس بالإيمان وتعامل مع ربه بالإسلام والدين، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك عليه ويحفظه سبحانه وتعالى وينمي له رأس ماله ويربح. أما الإنسان إذا ما كان عنده لا صحة ولا فراغ فما عنده رأس مال، واللي ما عنده رأس مال لن يستطيع أن يعني يؤدي التجارة بأفضل وجه. وإذا كان عنده ولكن ما كان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ثم مع الناس بالإيمان فهذا يخسر. ذلك جعل الله كما قال الخطابي، وهذا في فتح الباري ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، قول الخطابي قال الله سبحانه وتعالى جعل هنا الصحة والفراغ مثل رأس مال التاجر، ويتعامل التاجر مع الله بالإيمان ما مثل التاجر اللي عنده مال وعنده مثل دكان، ويتعامل مع الناس بالصدق. فإذا غش وكذب ما يبارك له، أما إذا صادق كان فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له. كذلك بالنسبة للصحة والفراغ، فالصحة والفراغ تتفاوت بين الناس. والإنسان إذا كان صحيحا وعنده وقت يستطيع عبد الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان صحيح وعنده وقت وما عبد الله سبحانه وتعالى فهذا أكبر الخاسرين، فهذا أكبر الخاسرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإنسان يغتنم خمسا قبل خمس، ومنها أن يغتنم فراغه قبل شغله، وأن يغتنم عافيته قبل مرضه أو قبل سقمه. لذلك بارك الله فيكم، المجاهدة، مجاهدة النفس تحتاج منا أن يكون الإنسان صحيح، والمجاهدة في الأعمال تحتاج منا أن يكون الإنسان عنده وقت. إذا ما كان عنده وقت وما كان عنده صحة، فإنه لن يستطيع أن يؤدي الذي عليه حق الأداء. والنعم على الإنسان كثيرة، منها نعمة العقل، نعمة الأمن، نعمة الرزق، نعمة العلم، نعمة، وأعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإيمان. نعمة الإيمان، لأن الإنسان إذا ما كان عنده عقل فإنه غير محاسب، أما إذا كان عنده عقل فأعظم نعمة بالنسبة له نعمة الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الإيمان ويثبتنا على هذه الدين. Ibn Abbas überliefert, dass der Gesandte Allahs sagte: Gesundheit und Zeit sind zwei, die viele Menschen übervorteilt sind. Das bedeutet, diese zwei Gaben fehlen bei vielen Leuten, oder viele Leute haben diese zwei Gaben nicht. Die erste Frage, die hier gestellt werden sollte: Was hat diese Überlieferung, was hat dieses Hadith mit dem Thema zu tun? Wir reden über Anstrengung für Allah subhanahu wa ta'ala, oder dass man sich bemüht für Allah subhanahu wa ta'ala. Was hat diese Überlieferung damit zu tun? Wenn man richtig überlegt und richtig studiert, barakallahu fikum, und forscht, fragt, dann sieht man, dass diese Überlieferung im Thema drin ist. Und zwar, wenn du etwas Gutes tust, wenn du die Pflichten praktizieren willst, dann brauchst du Zeit. Und du brauchst auch Gesundheit, weil wenn du krank bist, du kannst dann nicht richtig praktizieren. Und wenn du nicht wenn du keine Zeit hast, dann wirst du auch nicht richtig praktizieren. Aber wenn du gesund bist und Zeit hast, dann, und du willst Allah anbeten, dann wirst du das richtig tun. Deshalb sagt Al-Khattabi rahimahullah ta'ala in bezüglich dieser Überlieferung, das hat Ibn Hajar al-Asqalani in Fath al-Bari erklärt, Barakallahu fikum, der hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ein Gleichnis hier gegeben, natürlich durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns was erklärt. Der sagte, unser Umsatz, wenn du zum Beispiel ein Händler bist und du hast Umsatz, dein Umsatz ist deine Gesundheit und deine Zeit. Und wenn du dann die Leute mit Wahrhaftigkeit und du bist treu mit ihnen, wenn du so handelst, dann wirst du gewinnen. Und bei uns als Muslime, Zeit und Gesundheit sind unser Umsatz. Und du handelst mit Iman. Mit Iman. Erstmal mit Allah und dann mit den Menschen. Wenn du das so machst, dann wirst du gewinnen. Aber wenn du keinen Umsatz hast, dann wirst du auch, oder kein Kapital, sozusagen, dann wirst du auch Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig anbeten können. Und das ist sehr wichtig. Viele Leute wollen gerne Allah anbeten, aber sie haben keine Zeit. Und andere wollen, haben Zeit, sie wollen was tun, aber sie haben keine Gesundheit. Aber wenn du Gesundheit hast und Zeit hast und du betest Allah nicht richtig an, dann bist du der Verlierer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, man sollte dankbar sein für die Gaben, die wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Und nicht, dass man wartet, bis der Tod kommt, bis das Sterben kommt und da sagst du, oh, jetzt möchte ich zurückkehren. Jetzt möchte ich Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Das gibt's nicht. Du hast im Leben die Möglichkeit, Allah richtig anzubeten. Wenn du das nicht schaffst, dann hast du selber verloren. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Möglichkeit gegeben. Deshalb nutze fünf vor fünf. Und unter anderem nutze deine Gesundheit, bevor du krank wirst. Und nutze deine Zeit, das wird deine freie Zeit, bevor du beschäftigt bist. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala sind verschieden. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Verstand gegeben, hat uns Herz gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Sicherheit gegeben. Er hat uns zum Essen, zum Trinken gegeben. Er hat uns diese Religion gegeben. Und das ist die wichtigste eigentlich Gabe. Die wichtigste Gabe überhaupt ist das Wissen und die Religion. Nicht das Leben. Es gibt viele Leute, die leben, aber die beten Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig an. Es gibt Leute, die Verstand haben, aber die beten Allah nicht an. Es gibt Leute, die Zeit haben, aber die beten Allah subhanahu wa ta'ala nicht an. Deshalb die wichtigste Gabe, und die müssen wir natürlich barakallahu fikum danken, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig richtig anbeten, das ist die Gabe der Religion. Aber zwei Gaben fehlen. Viele Menschen oder viele haben diese zwei Gaben nicht. As-Sihhatu wa al-Faragh. Und das ist barakallahu fikum bei Al-Bukhari überliefert, in dem Buch von Ar-Raqa'iq, das bedeutet herzergreifendes oder weich machen. Das ist für heute. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Das sind die Hadithe, die wir heute und die Ayat. Und wir machen weiter, wie in Italien. Nochmal, nur am Ende. Wichtige Wörter, Barakallahu fikum, diese Aussage von einem Salaf-Gelehrten, ma jahadtu nafsi ala shay'in, kama jahadtuha ala al-ikhlas, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Ich habe mich bei einer Sache nicht so bemüht, wie ich mich bei der Sache von al-ikhlas, das wird die Absicht, muss für Allah subhanahu wa ta'ala rein sein, wie ich das bei dieser Sache mich bemüht habe. Und das ist barakallahu fikum der Sinn in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salli lahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Das nächste Mal machen wir